Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. I hope you're enjoying John chapter 14. Ich hoffe, euch gefällt Johannes 14. Verse 20. Vers 20. So when that day comes, you will know that I'm living in the Father and that you are one with me, for I will be living in you. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr wissen, dass ich im Vater lebe und dass ihr mit mir eins seid, denn ich werde in euch leben. So when I read this statement in verse 20, wenn ich diese Aussage in Vers 20 lese, Jesus is obviously talking about a very specific day. Dann spricht Jesus offensichtlich über einen ganz bestimmten Tag. But he's talking in this context. Aber er spricht in dessen Kontext. So for me, the way he puts it here makes more sense that he's not talking about his second coming. So wie er es hier formuliert, macht es für mich mehr Sinn, dass er nicht über seine zweite Wiederkunft spricht. And here's why. Und nun folgt warum. So he talks about a specific day, that day. Er spricht über einen bestimmten Tag, über diesen Tag. That's when not only they will know that he's living in the Father. Und zwar dann, wenn sie nicht nur wissen werden, dass er im Vater lebt. Because that's what he has already kept telling him over and over again. Weil das hat er ihnen ja immer und immer wieder gesagt. But he said something else. Sondern er sagte ihnen noch etwas anderes. He said, that day you will know that you are one with me. An diesem Tag werdet ihr wissen, dass ihr eins mit mir sein werdet. For I will be living in you. Weil ich in euch leben werde. You see, this did not happen before the finished work of the cross. Siehst du, das geschah nicht vor dem vollbrachten Werk am Kreuz. Neither is this talking about the second coming when Jesus comes back. Und es geht hier auch nicht um die zweite Wiederkunft Jesu, wenn Jesus zurückkommt. When Jesus comes back and he will take us with him to him in heaven forever. Wenn Jesus zurückkommt, wird er uns für immer in den Himmel mitnehmen. We don't have to wait so long until he is actually in us. Wir müssen also nicht so lange warten, bis er wirklich in uns ist. So through what happened at the cross, which was just about to happen here. Durch das, was am Kreuz geschehen ist, was hier gerade vor sich ging. Through the finished work of the cross, Jesus took habitation in us and we became one with him. Hat Jesus durch das vollbrachte Werk am Kreuz Wohnung in uns genommen und wir sind mit ihm eins geworden. So if Jesus would talk here about his second coming, wenn Jesus hier über seine zweite Wiederkunft sprechen würde, then it would mean we have to wait a long time until we actually become one with him. Dann würde es bedeuten, dass wir lange Zeit warten müssen, bis wir tatsächlich eins mit ihm sein würden. But Paul already told us, aber Paulus hat uns bereits gesagt, in 1 Corinthians chapter 6, that he who belongs to the Lord is one spirit with him. In 1. Korinther 6, dass derjenige, der dem Herrn angehört, ein Geist mit ihm ist. So Jesus gives them a complete new news that I've never heard before. Jesus hat ihnen also eine vollkommen neue Information gegeben, die sie niemals zuvor gehört hatten. See, they heard before that him and the Father is one. Sie hatten zuvor gehört, dass er und der Vater eins sind. But they never heard before that they can actually be one with Jesus. Aber niemals zuvor, dass sie wirklich eins mit Jesus sein könnten. But they understood it after the finished work of the cross. Nach dem vollbrachten Werk am Kreuz erkannten sie es. Think when the apostles began to preach the gospel. Denk daran, als die Apostel anfingen, das Evangelium zu predigen. Here's what Acts teaches us. Apostelgeschichte lehrt uns, that the Lord did powerful works through them. Dass der Herr kraftvolle Werke durch sie tat. Not them for him, he through them. Nicht sie für ihn, sondern er durch sie. But he had already ascended to heaven. Aber er war bereits in den Himmel gegangen. See, now they experienced this truth that they were one with him. Siehst du, jetzt erlebten sie diese Wahrheit, dass sie eins mit ihm waren. And he was in them. Und er war in ihnen. So Jesus told them something that was about to happen and it became their experience. Jesus sagte ihnen etwas, das im Begriff war zu geschehen und das konnten sie dann erleben. So I want you to live with this constant awareness. Ich möchte, dass du mit diesem ständigen Bewusstsein lebst. That through what Jesus did, something brand new happened. Dass durch das, was Jesus getan hatte, etwas vollkommen Neues geschehen war. Now he lives in you and he wants to express himself through you. Nun lebt er in dir und er möchte sich durch dich ausdrücken. And you are one with him. Und du bist eins mit ihm. This has been a life-changing revelation for me. Das war für mich eine lebensverändernde Offenbarung. Look, Schau. We want to love people for Jesus' sake. Wir möchten Menschen lieben um Jesu willen. And yes, that's important. Ja, das ist wichtig. But how about coming to the realization in our hearts? Aber wie steht's mit der Erkenntnis in unseren Herzen? That Jesus wants to love people through us. Dass Jesus durch uns Menschen lieben möchte. Because if I and him are now one through what happened at the cross. Denn wenn ich und er jetzt eins sind durch das vollbrachte Werk am Kreuz. And if he lives in me. Und wenn er in mir lebt. Then he can do everything through me that he wants to do. Dann kann er alles durch mich machen, was er will. So he needs my trust and he needs my surrender. Er braucht nur mein Vertrauen und meine Hingabe. So every day you need to say, Jesus, I'm so glad that you and me have become one now. Du musst also jeden Tag sagen, Jesus, ich bin so dankbar, dass du und ich jetzt eins sind. I'm so glad that I don't have to bring you down here from heaven because you're already inside of me. Ich bin so froh, dass ich dich nicht vom Himmel herunterholen muss, weil du ja schon in mir lebst. I'm so glad that I don't have to strive anymore and work so hard to see something happen from heaven. Ich bin so froh, dass ich mich nicht mehr abracken und so hart arbeiten muss, um zu sehen, wie etwas vom Himmel her geschieht. I can just rest and say, Christ in me, the hope of glory. Ich kann einfach in der Ruhe bleiben und sagen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. And then I can say, I surrender to Christ in me. Und dann kann ich sagen, ich gebe mich Christus in mir hin. And then I say, Jesus, will you today please express yourself through me? Und dann sage ich, Jesus, könntest du bitte heute durch mich zum Ausdruck kommen? And if you learn to live in simple trust and surrender to Jesus who is in you and who is one with you. Und wenn du es lernst, in einfachem Vertrauen und in Hingabe an Jesus, der in dir ist und mit dir eins ist, zu leben, life will come to the place where you have entered the rest of God. Dann wird sich dein Leben so hingehend verändern, dass du vollkommen in die Ruhe Gottes eingetreten bist. You know, when I see how stressed so many Christians live, I think, what is that testimony of the goodness of God? Wenn ich sehe, wie gestresst so viele Christen leben, dann denke ich mir, was für ein trauriges Zeugnis der Güte Gottes. We need to express Jesus so much better. We need to rest, live in peace and let him work through us. Wir müssen Jesus viel besser zum Ausdruck bringen. Wir müssen in die Ruhe eingehen, in Frieden leben und ihn durch uns arbeiten lassen. So keep reminding yourself. Erinnere dich immer selbst daran. The hope of glory is not how much you can do for him. Dass die Hoffnung der Herrlichkeit nicht bedeutet, wie viel du für ihn tun kannst. Hope of glory is Christ in you and how much you will let him do through you. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus in dir und wie viel du ihn durch dich tun lässt. Trust and surrender. Vertraue und gib dich hin. He's already in you. Er ist bereits in dir. See you tomorrow. Bis morgen.